Kundgabe 1459. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.6.1940. Liebe von Mensch zu Mensch. Das, was ihr Menschen Liebe nennt, ist ein von Gott gewolltes Gefühl der Zusammengehörigkeit und braucht daher nicht verleugnet werden vor ihm. Gott selbst hat dieses Gefühl in euer Herz gelegt, um euch zu beglücken und euch auch sich selbst näher zu führen. Denn innige Zuneigung zu einem Mitmenschen muss gleichzeitig Liebe sein zu Gott. Da erster ja ein Geschöpf Gottes ist und also nicht nur das Geschöpf, sondern auch der Schöpfer selbst Gegenstand dieser tiefen Zuneigung ist. Also bringt ihr dem ewigen Schöpfer die gleiche Liebe entgegen, die ihr seinem Geschöpf zuwendet. Nur soll die Liebe hingebend, aber nicht begehrlich sein. Oder aber, dieses Begehren soll gleich Liebe sein. Gott hat seine Geschöpfe geschaffen einander zur Freude. Es soll eines dem anderen dienen, also ihm geben, was ihm selbst begehrenswert erscheint. Und so er Liebe von ihm verlangt, soll er auch Liebe geben. So will es der Herr, der seine Liebe gleichfalls seinen Wesen geben möchte und darum Liebe auch von ihnen verlangt. Suchet der Mensch nur irdischen Vorteil, so ist seine Liebe nicht echt, denn sie entspringt der Eigenliebe, die nicht göttlichen Ursprungs ist. Dann hat der Widersacher das Gefühl in euer Herz gelegt, auf das euer Wille dadurch geschwächt werde und ihr des Begehrens des Körpers achtet. Dann sucht ein jeder zu nehmen, nicht aber zu geben. Und dann wird die Liebe sich auch nicht segensreich auswirken. Denn es ist die Liebe zur Welt, die Liebe der Sinne, es ist kein gottgewolltes Gefühl, sondern das Mittel, das der Widersacher anwendet, um euch zum Fall zu bringen. Dann leget ihr dem Trieb, der euch beherrscht, fälschlich den Namen Liebe bei. Doch eher ist es Verlangen und Egoismus, nicht aber uneigennützige Liebe, die beglückend ist. Was aus Gott ist, soll sich wieder zusammenfinden und gemeinsam zu Gott streben, um einander zu stützen und zu leiten auf dem Weg nach oben. Und es soll sich diese Liebe äußern im Verlangen nacheinander. Es soll der Mensch glückstrahlend des anderen Gegenwart empfinden als köstlichste Gabe Gottes. Es soll sein Herz voll Dankbarkeit dem Schöpfer entgegenjubeln, der ihm einen Strahl seines Liebeslichtes zugehen lässt. Und es soll die Liebe zueinander gute Gedanken gebären und gute Handlungen veranlassen. Dann ist die Liebe ganz dem Willen Gottes entsprechend. Sie beglückt und erhebt. Sie verlangt nicht, sondern sie gibt. Sie ist aus Gott geboren und führt zu Gott zurück. Sie kennt keine Grenzen und bleibt bestehen in Ewigkeit. Denn so sie von Gott ist, kann ihr nicht Einhalt geboten werden. Sie wird stets und ständig Glück und Freude bedeuten und unveränderlich bleiben. Denn sie ist etwas Geistiges, das von Gott ausgeht, das nicht den Körper, sondern die Seele des Menschen berührt und also auch nicht vom Körper, sondern von der Seele empfunden wird. Es ist die Liebe die Kraft, die den Zusammenschluss der geistigen Wesen fördert und somit Gottes vollste Zustimmung findet. Amen.